Vielleicht ist Politik auch gar nichts Besonderes. Zum Beispiel in jede Ehe, zum Beispiel, oder in meiner mindestens. Ich kann dazu sagen, weil unsere Mama hat sich ein bisschen hingelegt. Die war beim Zahnarzt heute Nachmittag. Nicht, aber dafür lässt sie auch grüßen, nicht so herzlich, wie das mit so einer Backe eben geht. Nicht, aber wie gesagt, wenn ich für unsere Mama sag, du, ich brauche ein neues Oberhemd. Nee, ist sie dran? Ich sollte mal richtig hingucken, was da noch alles in Spind liegen tut. Nicht, da wären noch Nylonhemden bei von 1955, die ich immer nicht ganz durchgescheuert hätte. Nicht, ob das vielleicht der Enkel machen sollte, uns käme überhaupt nicht in Frage. Ja, da braucht man aber manchmal trotzdem ein Hemd. Nicht, macht man es eben andersrum politisch. Meinetwegen, wir sind zum Einkaufen in der Stadt. Sag ich aus heiterem Himmel, Mama, du brauchst eine neue Bluse. Wieso? Ihre wäre doch noch prima. Oder ob sie vielleicht gekleckert hätte? Ich sag. Guck mal, die Dame da. Findest du die auch, dass sie richtig schick, ne? So ganz elegant? Ja, meinst du, aber die hätte wahrscheinlich auch einen, der ihr das bezahlt. Ach, du auch. Das weißt du bloß noch nicht. Mama, wenn du eine neue Bluse haben willst, also ehrlich du, ich lass die von meinem Taschengeld springen. Ach, war sie ganz gerührt auf einmal. Guckt sie mich an, wieder an und nochmal, nee, und tat ihr richtig der blanke Hans in die Augen. Du, guck mal, hier gibt es welche. Ja, meinst du, die da vielleicht? Ich sag. Mama. Nicht, dass du mir zu alt wärst inzwischen, aber wenn wir vor 30 Jahren hier lang gekommen wären, da hätte ich vielleicht ja gesagt. Ja, und die mit den Kragen da? Oh, die wird doch zu ihrem grauen Rock passen und zu den grünen. Ich sag. Oh, doch nicht, wenn du mit drinne steckst. Das ist doch gar nicht deine Farbe, Mama. Wenn du so eine gluthäutige Spanierin wärst, mit der Taille wie eine Hornisse, ja, da wäre das vielleicht. Nun haben wir noch ein paar Schaufenster abgegrast, Stück für Stück. Sie war sauerer natürlich, von Bluse zu Bluse. Und schließlich wollte sie um Verrecken keine mehr. Ich sag... Du musst aber. Du kannst doch nicht mehr so rumrennen. Wie rumrennen? So. Ja, wie täte ich denn rumrennen? Mit meinem alten Oberhemd? Ich sag, Jungens müssen ja nicht hübsch sein. Ja, von wegen, dauernd an ihre Klamotten rummeckern. Dabei täte sie gegen mich immer noch aussehen wie ein gepeltet Ei. Ich wäre doch überhaupt bloß der in eine Schale verkommen täte und ihr dann am Zeug flicken. Ich sag, die paar Jahre, die ich noch vor mir hab, da lohnt sich nichts Neues mehr. Und da wurde die eiskalt vor Wut. Hier, in den Laden gingen wir jetzt drin, weil ich kriegte ein neues Oberhemd, wenn sie es will. Und ohne Gegenrede, und zwar von Wirtschaftsgeld.